Diskussion. Computerspiele sind absolut spitze. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Spaß und Training fürs Gehirn. Anschaffungskosten. Soziale Kontakte. Computerspiele und Gesundheit. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ja, das finde ich auch. Computerspiele sind die Spiele der Zukunft. Für meine Begriffe ist das Zocken der bestmögliche Zeitvertreib für Jugendliche. Was dafür spricht, ist vor allem, dass sie Spaß machen. Computerspiele lenken von Sorgen und Schulstress ab. Ich kann mich nach der Schule abreagieren. Ich kann Sachen machen, die in der Realität nicht möglich sind, zum Beispiel einen Jumbojet fliegen. Das finde ich momentan spannender als Hausaufgaben schreiben. Nicht minder zu beachten ist, dass viele Spiele Englischkenntnisse und strategisches Geschick fördern. Sie lehren den Unterschied zwischen Gut und Böse. Dadurch haben Gamer bessere soziale Kompetenzen und bessere Fantasie. Das ist später im Berufsleben von großer Bedeutung. Meinen Sie das nicht auch? Ich meine, Gamer befinden sich in einer nicht realen Welt. Man hat für die Schule kaum Zeit. Die schulische Leistung leidet darunter, was die Chance auf Bildung reduziert. Wenn man mich persönlich fragen würde, ob ich die Schule vernachlässige, würde ich nur lächeln. Warum sollte ich das? Ich tauche bloß in meiner Freizeit in eine andere Welt ein. In der virtuellen Welt gewinnt man durch Erfolge mehr Selbstvertrauen. Die Spiele werden immer anspruchsvoller. Die bessere Grafik und die guten Stories sind das Geld wert. Apropos Geld. Computerspiele kosten viel im Vergleich zu Brettspielen. Häufig sind es fünfstellige Summen. Das ist ein Irrtum. Gute Brettspiele kosten genauso viel. Wie bereits oben dargelegt, geht es hier um ein erstklassiges Hobby mit gutem Preis. Auf jeden Fall preisgünstiger als irgendwelche Sportart, für die ich Ausrüstung brauche. Es gibt sogar prima Spiele, die kostenlos erhältlich sind. Computerspiele führen zu Appetitlosigkeit, Krämpfen und Rückenproblemen. Auch Schlaflosigkeit ist beobachtet worden. Den Eindruck habe ich nicht. Ich sehe nur positive Veränderungen. Die Reaktionszeit verringert sich. Spiele erhöhen die Sehstärke und fördern die Kooperation zwischen Augen und Fingern. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen können Jugendliche durch Videospiele vermeiden. Computerspiele sind einfach klasse.